Ihr müsst vorsichtig sein auf dem Weg, der vor euch liegt. Unsere Feinde befinden sich auf deinem Streifzug und ihre Verbündeten sind allesamt Verräter. Mit Hilfe dieser Schiffe können wir die Kriegsschiffe erledigen. Äußerste Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Die Flotte trotz Tsunamis, Hurricanes und Wirbelstürmen. Wir bleiben unserer Linie treu. Wir sind Türme, wir trotzen Wellen, Ebbe und Flut. Trotzen den Kräften Neptuns, trotzen Pest und Skorbut. Sind hier die beste Rap-Crew. Aus dem FF ist die Armada, dieser Flottenverband. Ist so heiß, du denkst, du hast dich in der Sonne verbrannt. Willkommen im Kampf, das ist unsere Attacke. Danach sieht dein Palast aus wie eine Baracke. Aus dem FF ist die Armada, dieser Flottenverband. Ist so heiß, du denkst, du hast dich in der Sonne verbrannt. Dein größtes Schiff hat vor einer Jolle noch Angst. Das ist unsere Attacke, willkommen im Kampf. Erst war die Flotte in Sicht, ganz weit weg in der Ferne. Dann der doppelte Angriff aus dem FF, kicken Ferse. Witterten die Pferde, stachen in See. An Bord Wortkanonen, unser Reimschwadron ging in seine Formation. Unser Bataillon wurde jeden Tag stärker. Jetzt sind uns die Piraten nur noch Berserker. Die Flotte macht sich groß und hat sich erweitert. Ist für dein Paddelboot schon mal gar nicht erreichbar, weil's keinen Vergleich gab. Ralf schmeckt mir wie Asibir, dass manche Geister auf dem Grog beim Navigieren. Hier wird fasziniert, produziert in unserer Reederei. Der Kunstschmiedemotor fühlt sich die Segel frei. Schwebt federleicht, ihr geht zugrunde wie Anker. Wir blühen auf wie Blumen, sind eine bunte Veranda. Diese Jungs sind der Hammer, nicht so Träumer wie du. Du sitzt so dumm in der Strandbar mit angeheuerter Crew. Aus dem FF ist die Armada, dieser Flottenverband. Ist so heiß, du denkst, du hast dich in der Sonne verbrannt. Willkommen im Kampf, das ist unsere Attacke. Danach sieht dein Palast aus wie eine Baracke. Aus dem FF ist die Armada, dieser Flottenverband. Ist so heiß, du denkst, du hast dich in der Sonne verbrannt. Dein größtes Schiff hat vor einer Jolle noch Angst. Das ist unsere Attacke, willkommen im Kampf. Wir stechen wieder in See auf der Suche nach neuen Ufern und entern jedes Schiff der gegnerischen Flotte. Ja, kommt doch ein Kampfgeschwader, wir plätten euch die Kettner. Damals sind bereit für die Invasion, scheiß auf leeres Gelaber. Denn wir sind der Schrecken der Instrumentenlehre. Beim Battle kommen uns lieber nicht in die Quere. Zerrappen jede Meute rein, schicken Toys über die Planke. Aber halten wir den Durchweg selbst bei schlechter Sicht. Leben für Beats und Raps, das ist es, was uns ausmacht. Der Connection Pool und nicht so ein verfluchter Schatz. Segeln unter der Flagge der Kunstschmiede Production. Der Grund, warum sie uns lieben und eure Texte hassen, sind MCs zum Anfassen. Wir wissen halt, dass im Sandkasten bloß sich stressen lassen, also hoch die Flaschen. Viele denken, wir wären mies, doch ihr seid hängen geblieben auf One Piece. Aus dem FF ist die Armada, dieser Flottenverband. Ist so heiß, du denkst, du hast dich in der Sonne verbrannt. Willkommen im Kampf, das ist unsere Attacke. Danach sieht dein Palast aus wie eine Baracke. Aus dem FF ist die Armada, dieser Flottenverband. Ist so heiß, du denkst, du hast dich in der Sonne verbrannt. Dein größtes Schiff hat vor einer Jolle noch Angst. Das ist unsere Attacke, willkommen im Kampf. Die Flotte trotz Tsunamis, Hurricanes und Wirbelstürmen. Wir bleiben unserer Linie treu. Wir sind Türme, wir trotzen Wellen, Ebbe und Flut. Trotzen den Kräften Neptuns.